Diskussion. Ein Leben ohne soziale Netzwerke kann ich mir kaum vorstellen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Moderne Kommunikationsformen. Sicherheit und Datenschutz. Kontakthaltung mit interessanten Menschen. Schneller Zugriff auf Informationen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Dies ist Ermessenssache. Die einen sind dafür, dass soziale Netzwerke für unsere Generation absolut wichtig sind. Die anderen lehnen sie ab. Ich persönlich könnte mir mein Leben ohne soziale Netzwerke schwer vorstellen. Wichtig sind sie mir, vor allem wegen meiner Freunde und der vielen, vielen Informationen, die ich auf diesem Kommunikationskanal erhalte. Aber Sie und Ihre Freunde beschränken sich in einer digitalen, virtuellen Welt. Persönliche Kontakte können unter virtuellen Netzwerken leiden. Nein, ganz im Gegenteil. Ich kann die mobilen Möglichkeiten von sozialen Netzwerken überall und jederzeit nutzen. Ich kann mit meinen Bekannten über Kontinentgrenzen hinweg Kontakt halten. Das ist nicht virtuell, sie sind wirklich Freunde von mir. Private Freundschaften lassen sich leicht aufrechterhalten, auch wenn man sich nicht jeden Tag trifft. Haben Sie denn keine Angst, dass andere Leute Ihnen nachspionieren könnten? Soziale Netzwerke überwachen Ihre Nutzer. Die Sicherheit kann ich verbessern, wenn ich meine Transparenz gering halte. Ich zum Beispiel bin mit Fotos und Videos ganz zurückhaltend. Ich gebe niemals meine Lieblingsfilme oder ähnliches an. Und nachspionieren finde ich etwas übertrieben. Ich würde sagen, man kann sich vorab über Leute informieren, die man später treffen wird. Als wir eine neue Englischlehrerin bekommen haben, wollte ich mir über sie ein paar Infos einholen, damit die Klasse vor der ersten Stunde Bescheid weiß, mit wem wir es zu tun haben. Das ist doch völlig normal. Eltern müssen den Zugang zu sozialen Netzwerken für ihre Kinder zeitlich beschränken. Sonst werden diese süchtig. Das ist eines der größten Probleme mit den sozialen Netzwerken. Da haben Sie schon recht. Kinder brauchen die elterliche Kontrolle. Aber wir können schon auf uns aufpassen. Wenn wir uns aus unserem sozialen Netzwerk zurückziehen, verlieren wir den Kontakt zu unseren Online-Freunden. Wer wir schon als Außenseiter gelten. Facebook, Twitter und Co. sind besonders sinnvoll, weil sie eine hervorragende Kommunikationsform darbieten, Chats, private Nachrichten, Telefongespräche oder Videounterhaltungen. Dies führt uns zur Konklusion, dass soziale Netzwerke wirklich ein Segen sind, wenn man sie gut zu nutzen weiß.